SWR 2 Hörspiel. Mark. Was ist? Ein Kabel für Kommissar Bristol. Ist er in seinem Büro? Nein. Und wann? Wissen Sie, wann Kommissar Bristol kommt? In 3 Wochen. In 3? Ja, Mr. Bristol hat Urlaub. Halb Scotland Yard hat Urlaub. Und da wird er den Bericht getippt haben. Was gibt's, Cooper? Ein Kabel für Kommissar Bristol aus Los Angeles. Darin steht... Eintreffe Savoy morgen Abend, muss dich dringend sprechen, Louis. Lassen Sie es hier, ich treffe mich mit dem Kommissar heute Mittag zum Mittagessen. Danke, Inspektor. Ich dachte, Kommissar Bristol sei in Venedig. Mittwoch fliegt er dorthin. Ich möchte ihn, Hilda, wenn Sie fertig sind. Nur noch 2 Seiten. Muss dich dringend sprechen. Eintreffe Savoy morgen Abend. Sein Bruder schwimmt offenbar im Geld. Sein Bruder? Der Komponist Louis Bristol ist der Bruder von unserem Kommissar Robert Bristol. Er hat mehrere Musicals geschrieben, unter anderem Golden Girl. Dann ist er nach Amerika gegangen. Seit seiner Scheidung lebt er in Hollywood. Wollen Sie noch mehr wissen? Ich finde seine Musik himmlisch. Wie ist er? Ich meine, kennen Sie ihn privat? Mhm. Er hat den Charme mit Löffeln gefressen. Sieht gut aus. Yardley-duftend. Dem Typ nach kennen Sie ihn ja. Leider nicht. Er ist wohl älter als unser Robert. Mindestens 10 Jahre. Dass sie Brüder sind, ist kaum zu glauben. Ich kenne auch beider Schwester. Und die gefällt mir wesentlich besser. Oh, die hat doch den Schweizer Hotelier geheiratet. In Venedig, mitsamt Hotel am Canale Grande. Sieht fabelhaft aus, den Bildern nach. Sie, das Hotel und er. Louis, jetzt sitze ich eine geschlagene Stunde hier. Wir haben... Ja, wir haben dein letztes Stück besprochen, wir haben dein nächstes Stück besprochen, wir haben noch deine Steuersorgen besprochen. Und was du zu dem Präsidenten von Metro-Goldwyn-Mayer gesagt hast. Habe ich die ganze Zeit wirklich nur von mir geredet? Ja. Entschuldige, Robert. Ach, Louis, du sprichst ja immer nur von dir. Ich habe ja auch gar nichts dagegen. Nur wenn du endlich zur Sache kämst, wie wäre das? Was willst du von mir? Ich brauche deine Hilfe, Robert. Die steht dir nahezu uneingeschränkt zur Verfügung. Nur, wenn es mit Eve zu tun hat. Mit Eve hat es nichts zu tun. Lassen wir die Vergangenheit. Was willst du von mir? Du sollst mir jemand suchen. Jemand suchen? Ja. Vor 5 Jahren verkaufte ich Golden Girl an Majestic Films. Sie wollten es für Carol Spencer. Was dann passiert ist, weißt du. Spencer starb und der Film wurde nicht gemacht. Seit ich in Hollywood bin, spiele ich mit dem Gedanken, die Rechte von Majestic zurückzukaufen und, naja, die Sache selbst zu drehen. Na gut. Gut. Vor 4 Wochen lernte ich einen gewissen John C. Reynolds kennen. Er ist bei United Pictures und erzählte mir, er sei mit einem amerikanischen Millionär namens Rolf Winter befreundet. Dieser interessiere sich für die Filmindustrie und beabsichtige, eine eigene Gesellschaft aufzuziehen. Rolf Winter? Ja. Als ich durch Reynolds von der Sache hörte, war Winter gerade in San Francisco. Vor 14 Tagen sind Reynolds und ich zu ihm geflogen und haben uns mit ihm unterhalten. Unterhalten? Ja. Vom Geschäftlichen her war die Fahrt ein Fiasko, ein Reinfall, ein absoluter von A bis Z. Wieso? Erstens interessierte sich Winter überhaupt nicht für die Filmindustrie und außerdem stellte sich sehr schnell heraus, dass Reynolds ihn viel zu wenig kannte. Ich war entsprechend wütend. Ich habe Reynolds die Meinung gesagt, meinen Koffer gepackt und... Und? Ich wollte gerade wieder nach Hollywood fliegen, als ich zu meiner Überraschung von Winter angerufen wurde. Hallo? Mr. Louis Bristol? Ja? Mr. Rolf Winter möchte Sie sprechen. Bitte. Hallo, Mr. Bristol? Hier ist Winter, Rolf Winter. Ja? Mr. Bristol, ich habe das Gefühl, ich war gestern Nachmittag reichlich unhöflich zu Ihnen. Wenn Sie dieses Gefühl haben, will ich es Ihnen nicht nehmen, Mr. Winter. Nein. Sehr beliebt haben Sie sich gestern bei mir nicht gemacht. Nicht wahr? Ja, das glaube ich Ihnen gern. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Mr. Bristol, ich habe es mir nicht etwa anders überlegt. Ich habe wirklich nicht die Absicht, ins Filmgeschäft einzusteigen. Ich wollte Ihnen lediglich sagen, dass mir Ihre Musik gefällt. Ja, also was Sie komponieren, das gefällt mir sehr. Besten Dank. Ihr Golden Girl, das habe ich mir 3-mal angesehen. 2-mal in New York und ein 3. Mal noch in London. Wunderbare Show, wunderbar. Sehr freundlich, Mr. Winter. Also besten Dank für Ihren Anruf. Ach, wollen Sie heute schon wieder nach Hollywood zurück? Ja, ich fliege heute früh. Das ist schade, sehr, sehr schade ist das. Ich dachte, ich könnte Sie vielleicht diesen Abend zu einer kleinen Party einladen. Mich? Ja, ich feiere Geburtstag, den 58. Na, eigentlich, wenn man sich's genau überlegt, wenig Grund zum Feiern. Ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute, Mr. Winter. Danke, Mr. Bristol, danke. Und falls Sie sich's doch noch anders überlegen, meine Freunde feiern mit mir ab 7 Uhr im Mark Hopkins, ganz oben. Besten Dank, Mr. Winter, sehr freundlich. Ach, machen Sie mir doch das Vergnügen, Sie zu sehen. Bleiben Sie noch einen Tag. Nun, also... Kommen Sie. Sie meinen... Ja, Mr. Bristol, ich meine... Gut, ich komme. Na, das ist ja großartig. Dann sehen wir uns also heute Abend. Heute Abend. Ach, nur noch eines, Mr. Bristol. Ja? Bringen Sie bitte unter keinen Umständen diesen Mr. Reynolds. Ich wohnte im Fairmont Hotel, dem Mark Hopkins, direkt gegenüber. Gegen 7:30 ging ich über die Straße und fuhr mit dem Lift bis ins letzte Stockwerk. Ja, und da? Und von da stieg ich aufs Dach. Das Mark Hopkins hat einen fantastischen Dachgarten. Man kann ganz Francisco von ihm aus überblicken. Als ich ankam, war die Party bereits voll im Gang. Immerhin, 150 Leute saßen, aßen, standen, tranken und redeten durcheinander. Mr. Winter benahm sich diesmal äußerst liebenswürdig. Die Party war erfreulich, ich habe mich großartig amüsiert. Gegen 10 Uhr, als ich mich verabschieden wollte, stand ein junges Mädchen von einem der Tische am Ausgang des Dachgartens auf. Ja? Es fiel mir schwer zu begreifen, wieso sie mir 2,5 Stunden lang entgangen war. Sie hatte ein Glas Orangensaft in der Hand, zumindest... bis sie mit mir zusammenprallt. Oh, entschuldigen Sie. Oh, das ist aber wirklich schrecklich, Ihr armes Hemd. Macht nichts, ist ja nur Orangensaft. Nur Orangensaft? Was wollen Sie denn jetzt anfangen? Ich bin in 2 Minuten auf meinem Zimmer. Ich wohne gegenüber im Fairmont. Sie brauchen sich wirklich keine Gedanken zu machen. Ach, jetzt habe ich Ihnen den ganzen Abend ruiniert. Überhaupt nicht. Es freut mich, dass wir aneinander geraten sind. Nein, es ist entsetzlich. Wie soll ich denn das je wieder gut machen? Hat Ihr Kleid auch was abgekriegt? Nein, es ist leider alles bei Ihnen gelandet. Sie sind Engländerin? Ja. Ist es dann weniger schlimm? Weit weniger. Danke. Sie sind auf Besuch hier in San Francisco? Nein, ich lebe hier. Dementsprechend kennen Sie auch das Fairmont? Ja. Gut. Ich gehe jetzt hinüber, um mich umzuziehen und erwarte Sie in einer halben Stunde in der Bar. Wir werden einen Whisky trinken. Tut mir leid, ich trinke keinen Alkohol. Dann nehme ich eben meinen ganzen Mut zusammen und bestelle Ihnen noch einen Orangensaft. Ja, ich weiß. Nachdem Sie mir das Hemd ruiniert und den Anzug verdorben haben, von meiner urenglischen Krawatte ganz zu schweigen, also nach alledem können Sie wirklich nicht Nein sagen, Miss. Ja, aber lieber erst in einer Dreiviertelstunde. Ich bin gerade erst gekommen. Es ist jetzt 9:55. Sehen wir uns also um 11? Ja, um 11. Nach den unvermeidlichen Scherzen über den Orangensaft erzählte sie mir, dass sie Virginia Allen hieße und bei Rolf Winter angestellt sei. Virginia Allen? Sie war entzückend, Robert. Ich entschloss mich auf der Stelle, noch ein paar weitere Tage in San Francisco zu bleiben. Du sag mal, das hat doch alles noch mit der Sache zu tun, für die du meine Hilfe willst, ja? Ausnahmslos. Na gut, dann erzähl weiter. Am nächsten Abend aß ich mit ihr bei Aliotto. Der übernächste Tag war Sonntag, wir nahmen uns einen Wagen und fuhren die Küste entlang bis Carmel. Am Montag sah ich sie nicht, weil mein Büro mich telegrafisch nach Los Angeles gerufen hatte, aber am Dienstagabend war ich wieder zurück und wir gingen zusammen in ein winziges Lokal am Nob Hill. An diesem Dienstagabend bat ich sie, meine Frau zu werden. Ist das dein Ernst? Mein allerernstester Ernst. Aber Louis, wir kennen uns kaum. Wir kennen uns seit vollen 5 Tagen. Eve kannte ich, ehe ich sie heiratete, viele Jahre. Vermutlich ist es deshalb auch schiefgegangen. War Eve in dich verliebt? Ja, es lag in erster Linie an mir. Zu Anfang unserer Ehe versuchte ich, eine Operette zu schreiben und kam nicht recht weiter damit. Ich war nervös, launisch, schwierig und Eve ertrug das nicht. Sie wurde einfach nicht damit fertig. Ja, und wie kommst du auf die Idee, dass ich damit fertig werde? Ich glaube, ich habe mich geändert. Wo nicht, hoffe ich, dass du... Hoffst du? Du sollst dir keine Illusionen über mich machen. Ja, aber das muss ich doch, wenn ich dich heiraten soll. Ja, natürlich. Wenn Hallo, dann mal... guten Abend. Oh, Suki, Liebe. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Glänzend. Bis Donnerstag, ja? Ja. Das war meine Friseuse. Ah. Sie kommt aus Honolulu. Hat wunderschöne Augen, nicht Virginia, wahr? Virginia, wir waren doch gerade dabei... Was ist eigentlich aus deiner Frau geworden? Lebt sie noch? Ja, natürlich. Sie hat ein Modeatelier in London, aha, La Boutique. Es geht ihr gut. Du hast gesagt... Siehst du sie manchmal? Nein, aber ich bin ja auch so gut wie nie in London. Mein Bruder trifft sie bisweilen. Sie sind einigermaßen befreundet. Ist das der Bruder, der in Scotland Yard ist? Robert, ja. Ich habe nur den einen. Ja, und deine Schwester? Richtig, ja. Catherine. Sie ist mit einem Schweizer Hotelier verheiratet. In Venedig. Oh, in Venedig. Da war ich noch nie und ich möchte so wahnsinnig gern mal hin. Das lässt sich einrichten, wenn wir beide... Ist Robert älter als du? Nein, jünger, wesentlich jünger. Mhm. Warum hast du... Und Catherine? Robert ist 37, Catherine 33 und ich, ich werde im November 45. Also, Virginia, was meinst du? Oh, Louis, ich habe eigentlich bisher noch nicht ans Heiraten gedacht. Ich habe mich im Grunde immer für eine Frau gehalten, die... Hör mal, Louis, können wir uns nicht ein anderes Mal darüber unterhalten? Heißt das nein? Nein, nein, das soll nicht nein heißen, nur... Ich sag dir was. Komm morgen Abend zu mir, dann besprechen wir es. Ich wohne im Mason House, das ist in der... Ich weiß doch, wo du wohnst. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Wohnung 24, bitte. Sagten Sie 24? Miss Ellen. Miss Ellen? Ja, Miss Virginia Ellen. Genau, Sir. Eine Miss Ellen gibt es hier nicht. In Wohnung 18 wohnen Mr. und Mrs. Bellam, aber die sind im Augenblick in New York. Nein, nein, ich spreche von Miss Ellen. A-double-L. Das ist doch Mason House. Mason House ist das bestimmt, Sir, aber 24 Wohnungen haben wir nicht. Wir haben nur 18 Wohnungen. Man muss Ihnen die falsche Adresse gegeben haben. Aber das ist doch nicht möglich. Ich habe Miss Ellen erst am Sonntagmorgen hier abgeholt. Abgeholt haben Sie sie? Hier? Ja, hier in der Halle. Da hat sie auf mich gewartet. Das ist natürlich möglich, Sir, aber wohnen tut die Dame bei uns nicht. Sind Sie der Hausmeister? Jawohl, ich heiße Ed Donovan. Ich bin seit 7 Jahren hier. Ich kenne jeden Mieter. Wir sind eine richtig große Familie. Und den ekligen Kerl in Nummer 7... In Nummer 18 wohnt ein Ehepaar Bellam, sagen Sie? Sir, ich habe... Wie alt ist diese Mrs. Bellam ungefähr? 67 oder 68. Sieht man hier aber nicht an. Eine richtig feine Dame. Er ist pensioniert. War früher bei General Motors. Besten Dank, Mr. Donovan. Hier, das ist für Sie. Aber ich bitte Sie, Sir, aber das ist doch nicht nötig, Sir. Da drüben an der Wand hängt die Liste unserer Mieter. Wenn Sie einen Blick drauf werfen wollen. Ich sprang in ein Taxi und fuhr ins Mark Hopkins. Winter lag mit Grippe im Bett. Er hatte Anweisung gegeben, er wolle nicht gestört werden. Nach einer freundlichen Auseinandersetzung mit dem Portier wurde ich schließlich zu der Suite von Winter im 14. Stock geführt und einer recht abweisenden Dame vorgestellt. Ich bin Betty Lane, Mr. Winters persönliche Referentin. Mein Name ist Bristol. Ja. Louis Bristol. Ja, ich weiß. Was kann ich für Sie tun, Mr. Bristol? Ich hatte eigentlich gehofft, Mr. Winter einen Augenblick sprechen zu können. Das ist ganz ausgeschlossen. Mr. Winter hat Fieber und empfängt niemanden. Miss Lane, ich bin mit Miss Ellen befreundet und wollte Mr. Winter um die Liebenswürdigkeit bitten, mir Ihre Adresse... Miss Ellen? Wer ist Miss Ellen? Virginia Ellen. Sie ist bei Mr. Winter angestellt. Das ist mir neu. Was im Einzelnen ist Miss Ellens Tätigkeit? Soll das heißen, Sie kennen Miss Ellen nicht? Genau das. Kennen Sie sämtliche, ich meine, alle Angestellten von Mr. Winter? Sicher. Wir sind nicht viele. Nur ein paar Auserwählte. Ihre Bekannte gehört nicht dazu. Glauben Sie mir. So. Wo haben Sie diese Miss Ellen denn kennengelernt? Bei Mr. Winters Party. Und da hat sie Ihnen erzählt, sie sei bei ihm beschäftigt. Ja, das hat sie mir gesagt. Nun, da hat sie angelogen, Mr. Bristol. Ganz gehörig. Als ich ins Hotel zurückkam, wurde mir ausgerichtet, um 7:30 habe eine junge Dame angerufen, aber weder Name noch Nachricht hinterlassen. Ah ja. Ob das Virginia war? Wie ging es weiter? Am nächsten Tag fuhr ich noch einmal ins Mason House. Ich unterhielt mich wieder mit Donovan. Etwas Neues kam natürlich dabei nicht heraus. 3 Tage lang, 3 ganze Tage lang lief ich dann in San Francisco herum und hoffte, sie zu finden. Ich war in den Restaurants, in den Cafés und überall, wo wir zusammen gewesen waren. Warum hast du dich nicht bei ihren Freunden erkundigt? Ein paar von ihnen musst du ja wohl kennengelernt haben. Nein, außer Winter, der sie verleugnete, nicht einen. Virginia und ich waren oft beisammen, aber das Reden wurde in der Hauptsache von mir besorgt. Wie üblich. Am 3. Tag fiel mir immerhin das Mädchen ein, das Virginia in meiner Gegenwart in Nopil angesprochen hatte. Die Friseuse. Ich wusste, dass Virginia sie Suki genannt hatte und dass sie aus Honolulu kam. Ich sprach mit dem Mädchen im Frisiersalon des Fairmont Hotels, einer farbigen. Sie war rührend und versprach mir, Suki zu finden. Am Abend hatte sie dann herausgefunden, dass Sukis Name Tallmage war und dass sie bei einem Schönheitsspezialisten namens André Marquand angestellt sei. Einem Franzosen also. Jawohl. Ich ging am Samstagmorgen zu ihm hin. Ich sagte ihm ganz offen, dass ich schon seit Tagen auf der Suche nach einer Kundin von ihm sei. Ich fragte ihn nach Virginia. Und? Nichts und. Er hatte noch nie von Virginia gehört. Und Suki? Suki Tallmage hatte ihre Stelle im Salon von André Marquand 2 Tage vorher verlassen. Eine Kollegin wollte wissen, dass sie nach New York ins Hilton gegangen sei. Ich suchte einen Privatdetektiv auf, einen Mann namens Dave Dice. Dave Dice? Ja. Er hörte sich meine Geschichte an und versprach gegen $3,000 im Voraus, Virginia für mich zu finden. $3,000? Das verdiene ich in einem halben Jahr nicht. Hat er wenigstens was rausgebracht? Er hat es nicht einmal versucht. Kaum 24 Stunden nach unserem Gespräch bekam ich meinen Scheck zurück und gleichzeitig eine Nummer der New York Times. Dazu schrieb er, es täte ihm leid, aber der Fall interessiere ihn nicht mehr. Aha. Aber wozu die New York Times? Das begriff ich zunächst auch nicht, aber dann fand ich ganz unten unter den letzten Nachrichten eine winzige Notiz. Im Central Park hatte man die Leiche eines jungen Mädchens gefunden. Ermordet. Erstochen. Es war Suki Tolmage. Weiter? Das ist alles. Ich blieb über das Wochenende noch in San Francisco. Ich hatte die schwache Hoffnung, Virginia würde sich vielleicht melden, aber das tat sie nicht. Sonntagnacht bin ich dann nach Hollywood zurückgeflogen. Und hast nie wieder von ihr gehört? Nichts. Sag mal, Louis, hast du dieser Virginia irgendwas geschenkt? Schmuck, ein Pelz? Oder? Nichts. Ich habe ihr auch kein Geld geliehen, falls du darauf hinaus willst. Und jetzt sage ich dir, worum ich dich bitten wollte. Ich möchte, dass du deinen Ausflug nach Italien aufschiebst und nach San Francisco fliegst. Übernehme natürlich die Unkosten. Aber Louis, ich kann doch nicht so einfach von heute auf morgen nach Kalifornien fliegen. Warum denn nicht? Du hast doch Urlaub. Du brauchst erst in 3 Wochen wieder ins Büro. Na schon, aber ich will nicht nach Amerika. Ich will nach Venedig zu Catherine. Außerdem, wie soll ich dieses Mädchen finden? Da kann man genauso gut eine Stecknadel suchen. Ich bin in Virginia verliebt. Ja, das warst du auch mal in Eve. Ach. Und in die Kleine, die du mit nach Südfrankreich genommen hast. Doch ganz zu schweigen von der roten Norwegerin, die kein Wort Englisch konnte. Robert, du hast mir überhaupt nicht zugehört. Das Jetzt war etwas völlig anderes. Nicht irgendein kleiner Flirt. Natürlich, weil sie dich sitzen ließ. Diesmal sie dich, statt umgekehrt. So ist es doch. Robert, ich bitte dich. Ach, Louis, ich kann da nichts für dich tun. Na schön. Daneben nicht. Lassen wir's. Wann fährst du ab? Morgen früh. Ich fliege nach Rom und dann fahre ich von dort aus nach Venedig. Robert. Was noch? Robert, wenn du mir schon nicht helfen kannst, sag mir doch wenigstens, was du davon hältst, von der Geschichte. Was sollte das alles? Was ist schiefgegangen? Glaubst du wirklich, dass sie mich einfach abgehängt hat? Das kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen, Louis. Die Sache ist, wie du ja selbst herausgefunden hast, kompliziert. Haben Sie auch alles, Sir? Haben Sie die beiden Sporthemden eingepackt, die aus der Wäscherei zurückgekommen sind? Ich habe alles. Spannen Sie auch ein bisschen aus, Mrs. Webb, während ich weg bin. Kümmern Sie sich mal um nichts. Vergessen Sie bitte nicht Ihrer Frau Schwester und dem Herrn Gemahl Ihrer Frau Schwester, Beste. Oh, oh, oh, oh. Was ist denn? Da sage ich Ihnen dauernd, Sie sollen nichts vergessen und dann vergesse ich in eigener Person das Wichtigste. Mrs. Bristol hat gestern Nachmittag diesen Gürtel hergeschickt. Sie sagt, Sie wüssten Bescheid. Ah ja, der ist für Catherine. Geben Sie ihn her, ich stecke ihn gleich in den Koffer. Bitte. Lassen Sie nur, Mrs. Webb, ich bin ja noch da. Kensington 8271. Robert, hier ist Eve. Ah, guten Morgen, Eve. Wie geht's dir denn? Ich wollte dir eigentlich nur noch gute Reise wünschen und fragen, ob Mrs. Webb dir den Gürtel gegeben hat. Ja, den habe ich. Keine Angst, ich sorge dafür, dass ihn Catherine bekommt. Vielen Dank, Robert, und viel Vergnügen. Grüße Catherine und Freddy von mir. Ja, tue ich. Übrigens, weißt du, dass Louis in London ist? Ja. Gut. Wie hast du denn das erfahren? Aus der Zeitung, da war heute Morgen ein Bild von ihm. Hast du ihn gesehen? Ja. Wie geht es ihm? Oh, unverändert, würde ich sagen. Ist er allein hier? Ja. Wie lange bleibt er? Eine Woche, glaube ich, hat er gesagt. Ich weiß nicht genau. Robert... Du, ich sag dir was, Eve. Ich komme auf dem Weg zum Flughafen noch rasch bei dir vorbei und erzähl dir dann alles. Hast du denn noch Zeit? Ja. Na schön, Robert. In 20 Minuten. Ich beneide dich. Nach Venedig würde ich auch liebend gern fahren. Aber Eve, mach dir doch nichts vor. Im Augenblick wärst du nirgends lieber als in London. Ich kenne dich doch. Repeat Paging 4, passengers booked on Turkish Airlines Flight 971 to Vienna, Istanbul and Ankara. Kindly proceed to exit N4. Kann ich Ihnen die Pakete abnehmen, Signora? Danke, Mario. Ist mein Bruder schon da? Seit 5 Minuten. Ich habe ihn gerade auf sein Zimmer gebracht. Da ist er. Oben auf dem Balkon. Robert! Hallo, Catherine! Ich komm rauf! Wie schön, dass du da bist! Catherine. Robert. Es hat mir so leid getan, dass ich dich nicht am Bahnhof abholen konnte. Aber weißt du, eine Freundin von mir ist heute Nacht plötzlich ins Krankenhaus gebracht worden. Und da ich bitte dich, Catherine. Glänzend siehst du aus. Wie 28, nicht einen Tag älter. Wieso? Ich bin 28. Schon seit 5 Jahren. Wie geht's zu Hause? Was macht Mrs. Webb? Oh, sie versorgt mich wunderbar. Sie lässt dich grüßen und Eve schickt natürlich auch viele Grüße. Du übrigens, Catherine, es tut mir schrecklich leid. Aber der Gürtel von Eve... Sag bloß, du hast ihn vergessen. Das muss ich wohl. Hier ist er nicht. Ich kann es einfach nicht begreifen. Ich bin sicher, dass ich ihn selbst in den Koffer gelegt habe. Ja. Ich weiß genau, was du getan hast. Du hast ihn bei dir zu Hause auf dem Tisch, auf dem Bett oder sonst wo liegen lassen. Nein, bestimmt nicht, Catherine. Ist ja nicht so wichtig. Ich schreibe Mrs. Webb eine Karte, dann schickt sie ihn her. Sag mal, wie geht's Eve? Einigermaßen? Ja, recht gut sogar. Und La Boutique macht sich viel besser, als wir je dachten. Wir dachten alle, sie geht sofort pleite. Ist sie im Augenblick verreist? Was, Eve? Nein, das glaube ich nicht. Bestimmt nicht. Ich dachte, ich hätte sie gestern Nachmittag gesehen. Hier in Venedig? Ja. Aber Catherine, dann hätte sie euch doch sofort angerufen. Ja, natürlich. Eve können im Moment keine 10 Pferde aus London wegbringen. Warum nicht? Louis ist im Savoy seit Dienstag. Was? Hm. Louis? Hast du ihn gesehen? Ja, habe ich. Und? War er allein? Du und Eve, ihr fragt immer dieselben Fragen. Im Ernst, Robert, ich weiß, warum ich frage. Louis hat mir einen langen Brief aus San Francisco geschrieben. Er hat drüben ein Mädchen kennengelernt und will es unbedingt heiraten. Ja, ich weiß, aber du kannst ganz ruhig sein, sie haben nicht geheiratet. Sie hat ihn sitzen lassen. Willst du mir erzählen, dass ein Mädchen die beispiellose Frechheit, die unüberbietbare Unverschämtheit hatte, unseren lieben, guten, selbstlosen, kleinen Louis sitzen zu lassen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, Catherine, doch. Einfach so? Du, das musst du mir erzählen, Robert. Oh, Catherine, das ist eine lange Geschichte. Und wenn ich jetzt nicht endlich aus meinen Kleidern rauskomme und dusche, gehe ich ein. Ich erzähle euch alles nachher haarklein beim Essen. Aber das ist ja unglaublich. Sie hat ihn nicht mehr angerufen? Nicht mehr getroffen? Nicht mal einen Brief hat sie ihm geschrieben? Gar nichts. Der arme Louis. Das ist schon hart. Was sagst du dazu, Freddy? Tja, das Leben ist voller Überraschungen. Eine sehr weise Bemerkung, Freddy. Tja, und wenn man Freddy kennt, weiß man auch, dass er mit den Gedanken ganz woanders war. Wahrscheinlich bei seinem Hotel. Hör nicht auf sie, Robert. Ich habe mir kein Wort entgehen lassen, keine Silbe. Was wolltest du dann damit sagen? Das Leben ist voller Überraschungen. Einzig, dass der Millionär, den Louis in San Francisco getroffen hat, hier in Venedig ist. Wirklich? Ja. Du hast ihn übrigens selbst gesehen. Er hat vorgestern Abend, da am Nebentisch, mit seiner Tochter gegessen. Ach, der große Grauhaarige, der sich über alles beschwert hat? Der war's. Mario. Ja, Sir. Der Herr, der vorgestern Abend hier am Nebentisch saß, der Amerikaner. Mr. Winter. Ja. Sagten Sie nicht, er sei im Gritti Palace abgestiegen? Doch, Sir, soviel ich weiß. Mr. Rolf Winter? Jawohl, Sir. Ein etwas schwieriger Herr. Ja, dann allem etwas auszusetzen. Sogar am Orangensaft, Signora. Dabei war er nicht mal für ihn. Ich verstehe gar nicht, wie seine arme Frau das aushält. Ja, aber das hübsche Mädchen in seiner Begleitung, das war doch nicht seine Frau. Ich habe sie für seine Tochter gehalten. Sie ist seine Frau. Die Herrschaften haben vor 10 Tagen geheiratet. Aha. Sie ist übrigens Engländerin. Ach, Sie wissen nicht zufällig Ihren Vornamen, Mario. Wie Ihr Mann Sie nennt, meine ich. Doch, Virginia. Ja, hier ist der Portier. Leider, ich bedauere, da sind Sie falsch verbunden, Signore. Hier ist das Gritti Palace. Bitte sehr. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Wir möchten gern Mr. Winter sprechen. Soviel ich weiß, sind er und seine Frau hier abgestiegen. Bedauere, Mr. und Mrs. Winter sind gestern Morgen nach London abgereist. Oh. Und Sie haben bei Ihnen hinterlassen, wo Sie in London wohnen werden? Nicht direkt. Das heißt? Das Gepäck der Herrschaften war ans Claridge adressiert. Ah, vielen Dank. Oh, nichts zu danken, Signore. Tja, Catherine, das ist Pech. Mehr können wir jetzt nicht tun. Außer Louis schreiben. Was? Dass seine Freundin, falls sie es war, plötzlich aufgetaucht ist und inzwischen einen Millionär geheiratet hat? Ich frage mich, ob der Louis über seine Erlebnisse in San Francisco wirklich die Wahrheit gesagt hat. Ich glaube, wir haben beide keine besonders hohe Meinung von unserem prominenten großen Bruder. Aber dass er mir einen solchen Bären aufbindet, selbst wenn ich nicht im Dienst bin, das halte ich für ausgeschlossen. Morgen, Robert. Morgen. Hast du schon gefrühstückt? Gerade fertig. Vom Frühstücken auf eurer Terrasse in Venedig werde ich in London noch lange zehren. Hier ist ein Brief für dich. Aus London. Danke. Du, Catherine. Ja? Das ist ja gar kein Brief, nur eine Fotografie. Jemand hat mir eine Fotografie geschickt. Eine Fotografie? Lass mal sehen. Das ist eine Aufnahme von La Boutique. Guten Morgen, Inspektor. Ja. Ja? Melden Sie ein Gespräch nach Venedig an. Die Nummer ist, Moment, ich habe sie hier. Ja. 26031, Hotel Cristallo. Voranmeldung für Mr. Robert Bristol. Jawohl. Ja, bitte ein Gespräch nach Venedig. Hotel Cristallo, die Nummer 26031. Voranmeldung für Robert Bristol. Ja, 217. Danke. Ich bin in meinem Büro. Oh, Sie sehen ja ganz verstört aus. Mit gutem Grund. Wie bringt man es seinem Kollegen und Freund bei, dass sein Bruder ermordet worden ist? Louis Bristol ist tot? Seine Leiche ist heute Morgen in einem Modesalon gefunden worden. In einem Modesalon? Kleines Geschäft in der Sloane Street, La Boutique heißt es. Gehört zu einer früheren Frau. Mein Gott, was wollte er denn dort? Das wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass er über einem Stuhl hing, mit einem Messer im Rücken. Entschuldigen Sie, Sir. Was wollen Sie denn hier, Sergeant? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen in der Sloane Street in der Boutique bleiben. Ich weiß, Sir, aber ich habe hier etwas, das ich Ihnen gleich zeigen wollte. Einen Gürtel. Den Gürtel für ein Kleid. Das sehe ich. Mrs. Bristol sagt, sie hätte diesen Gürtel dem Kommissar gegeben. Unserem Kommissar? Jawohl, Sir, sie schwört darauf. Die Schwester von Kommissar Bristol hat bei ihrem letzten Besuch in London bei ihrer Schwägerin, bei Eve Bristol, ein Kleid gekauft. Was soll denn das, Sergeant? Worauf wollen Sie hinaus? Wo haben Sie denn den Gürtel gefunden? In der Manteltasche des Toten, Sir.